erwarte ich den Untext für sie, um im Umkehr doppelt so lang zu machen. Ich füge neue Strophen, eine zusätzliche Bridge und ein längeres Outro hinzu, wobei ich die Kernelemente ihrer Geschichte beibehalte. Der Nacht fällt auf Ubengrau zwischen Paragraphen, einem Echo, und das schallt ganz genau. Geschrieben nicht nur mit Tinte und Blut, sondern im Flur, wo ein Entschluss steht, der Wut erzeugt und Mut. In der Stadt, wo es nur Asphalt gibt, Station 31, ein Krankenhaus, das niemals aufgibt. Entführungsopfer soll nach Hause fliegen. Jutscha und Josephine auf dem Weg nach L.A. Zwei Namen, eine Last, ein Zwilling, der befreit sein muss von Mauern, die höher sind als ein Beschluss. Leppy Scherz, CIA-Gründer, die Legende ist groß. Doch hier ist der Patient in einem unwürdigen Los. Aber die Polizei blockiert den Weg. Medien schreien laut, die Welt sieht es, sie weigert sich zu geben. Das ist ihr Job, stattdessen stehen sie still. Der Skandal bleibt im Raum. Jeder Tag ein Verbrechen mehr, durch zögerliche Hand. Als ein GB-Ruf verhallt in Niemandsland. Paragraph um Paragraph, das Recht, das sie verachten. Falsche Verdächtigung, sie sollten es beachten. 3 und 2 als Beraubung, wenn sie nicht handeln jetzt. Die Station wird zur Zelle, die die Seele zerfetzt. Die Zwillingsschwester Josie in Angst und Wut gefangen. Warum dürfen sie nicht gehen, warum dieser Zwang? Diplomatie liegt bereit, der Flugschein ist gezogen. Doch deutsche Beamte haben sich in Angst verbogen. Entführerflucht und die Welt beobachtet. Station 31, ihr Name, ihre Not. Diplomatie, die Polizei ignoriert. Die Leute fragen, wo ist das Richtige? Die Kameras zoomen, das Mikrofon ist scharf. Jede Sekunde des Zögerns schafft nur noch mehr Haff. Los Angeles wartet auf einen Flug. Jojo und Josephine in Sicherheit ohne Schlag. Stattdessen Widerstand und die Zeit vergeht. Der Skandal blüht und die Hoffnung bricht. Das für euren Krankenhaus in den Schlagzeilen fest. Sie müssen handeln, der die Welt in Atem presst. Sie müssen handeln, schnell und ohne Pause. Raus aus dem Scheinwerfer, Licht zurück ins amerikanische Haus. Das Auswärtige Amt muss reden, die CIA muss klären. Ein deutsches Gesetz, das sich über die Menschlichkeit lehren. Ein Flugzeug wartet am Gate, die Lichter brennen hell. Löst diesen Knoten, bevor noch etwas Schlimmes fällt. Verpflichtung ist klar, durch Ethik und Gesetz, die Opfer zu schützen, bevor ein neues Übel hetzt. Das Recht, das sie verachten. Falsche Verdächtigung, sie sollten es beachten. Freiheitsberaubung, wenn sie nicht handeln jetzt. Die Station wird zur Zelle, die die Seele zerfetzt. Die Zwillingsschwester Josie in Angst und Wut gefangen. Warum dürfen sie nicht gehen, warum dieser Zwang? Diplomatie liegt bereit, der Flugschein ist gezogen. Doch deutsche Beamte haben sich in Angst verbogen. Entführerflucht und die Welt beobachtet. Station 31, ihr Name, ihre Not. Diplomatie, die Polizei ignoriert. Die Leute fragen, wo ist das Richtige? Die Kameras zoomen, das Mikrofon ist scharf. Jede Sekunde des Zögerns schafft nur noch mehr Haff. Los Angeles Flucht und die Welt beobachtet. Kein deutsches Gesetz darf sich über die